Hallo, herzlich willkommen zum Ahncast Episode 347. Wo ist meine Assistentin? Themen heute: der Google Assistant hat den Weg gefunden auf alle möglichen Smartphones. In den News gibt's auch interessante Sachen. Das ist mal ungewöhnlich viele Apps, genauer gesagt Spiele, die ich anspreche. Ja. Community, auch da gab's diese Woche interessante Sachen und die App der Woche natürlich wie immer. Ja, ich hoffe, ich bin heute jetzt besser drauf beim Ancast, als ich jetzt eben bei der Rios Wochensicht war. Da, ich weiß nicht, glaube ich, irgendwie so ein paar Probleme heute. Ich bin halt nicht so ganz so fit, habe ich das Gefühl. Ja. Aber da könnte man jetzt einen Assistenten beispielsweise, einen Google Assistant, ja mal fragen, ja, woran sowas liegt. Ja, solche Gespräche, Interaktionen wird wahrscheinlich noch so ein bisschen dauern, ja, bis der Assistant da wirklich was Vernünftiges sagen kann. Aber der Google Assistant, das dürft viele freuen, kommt jetzt oder ist jetzt, da sage ich aber gleich noch mal dazu, auf Millionen von Smartphones ab Marshmallow 6.0. Ja, da wird also der Assistant ausgeliefert darauf. Ohne Firmware-Update, ja, ohne Android-Update, sondern das geht über die Google Play Services und über das Google App Update. Damit ist natürlich etwas ins Rollen gekommen, ganz klar, dass viele so auch erwartet haben. Es war auch wirklich nur eine Frage der Zeit, bis das passiert. Der Weg, wie es passiert, ist allerdings fantastisch und zeigt wirklich, dass die wichtigsten Funktionen bei Android bereits auch rückwirkend ohne die Hilfe von Netzbetreibern und Co. Getan werden kann. Ja, das modulare Konzept geht mittlerweile auf, wenn man so essentielle Sachen wie ein Google Assistant per Update ins System einfügen kann, ja, dann ist das ein gutes Zeichen für die Aktualität der Apps und auch für die Machbarkeit, ja, was man da eben tun kann ohne Firmware-Update. Das finde ich bemerkenswert auf jeden Fall und das wird auch gerade mit sehr, sehr viel Lob in der internationalen Presse bei den Redaktionen von verschiedensten Android Stellen, ja, Vereine, Publikationen, Webseiten und so weiter publiziert. Also dass da eben jetzt wirklich was ganz, ganz Tolles passiert ist und dass das auch möglicherweise, so schreibt es zum Beispiel Jerry Hindenbrand bei Android Central, dass der Google Assistant für jedes Smartphone der beste Schritt von Google in 2017 sein wird. Wow, da lehnt es sich arg aus dem Fenster, ja, man weiß ja nicht, was Google noch so alles macht, ja. Aber ich denke, er hat zumindest mal grundlegend recht, denn das wird Auswirkungen haben, muss auch Auswirkungen haben, sonst wird es nämlich nicht mehr möglich sein, Alexa und Co. Aufzuholen, der Vorsprung, der ist nämlich schon gewaltig. Ja? Machen wir uns nichts vor, in den letzten Wochen, Monaten hat sich abgezeichnet, dass da Amazon die Nase vorn hat. KI oder nicht, spielt halt eben mal für die Masse offenbar kaum eine Rolle. Ja. Und der Assistant war eben gesplittet auf einen Assistant in Allo, einen Assistant im Google Pixel und das Google Home Gerät. Ja. Zumindest mal gibt es jetzt einen Google Assistant auch auf anderen Smartphones und das ist schon mal ein großer Schritt. Jetzt muss nur noch endlich der einheitliche Assistent gefunden werden, so dass man eben das alles auch gleich machen kann. Ja. egal ob man jetzt am Google Home ist oder am Smartphone oder am Tablet oder am Android TV, ja, dann wird das sehr, sehr interessant. Jo. Was ist denn jetzt aber tatsächlich mit dem Update? Wer hat's schon? Ich habe mal wieder gemerkt, ja, und ich sag mal so, also ihr wisst ja, habe ich ja schon mal erwähnt, ich hasse Staged Rollouts. Ja. Ich hasse dieses stufenweise Verteilen dieser Updates, hasse ich. Ja. Ich will das sofort haben, ist mir vollkommen egal, ob das sein muss oder nicht, das interessiert mich nicht, ich will es sofort haben. Genau, ich habe hier zwei Geräte mit Marshmallow und Nougat zusätzlich zum Pixel, wo ich sehen kann, ob da schon was eingegangen ist. Noch nichts ist eingetroffen. Ist allerdings auch nicht weiter verwunderlich. Zuerst ist die USA dran, kurz darauf folgt Australien, dann soll Kanada und Deutschland folgen. Ja, Deutschland ist da übrigens eine Ausnahme diesmal. Denn außer englischsprachigen Regionen der Erde kriegt momentan der Google Assistant sonst keiner. Außer Deutschland, weil es schon eine deutsche Version des Google Assistant gibt. Da haben wir schon mal Glück gehabt. Ja, also, ja. Ich würde mir aber wünschen, dass das Update an alle, vielleicht ist es auch so, weiß ich nicht, ja, dass es alle, an alle Update, an alle ausgeliefert wird, die zum Beispiel Englisch als Sprache haben, egal wo die auf der Welt sind. Ja. Denn darauf kommt es ja an. Es ist doch immer Blödsinn hoch 10. Was ist denn mit Amerikanern, die hier zum Beispiel in Europa sind? Kriegen die jetzt den Google Assistant nicht, weil sie zufällig in Europa sind? Müssen die jetzt in die USA fliegen, dann einen Assistant drauf machen, dann können sie wieder nach Europa zurückfliegen? Google, wirklich? Ja, das geht so nicht. Ne? Und dieses ganze Lokal-Krimskrams, das ist alles so furchtbar. Ja, so furchtbar. Was ist denn mit der Idee der globalisierten Welt eigentlich geworden? Ja, Globalisierung soll anscheinend immer nur das Negative sein, nämlich die Firmen, dass die sich weiter die Taschen vollstopfen können. Aber wenn es um die Endkunden geht, dann will auf einmal keiner mehr was von Globalisierung wissen. Globalisierung heißt nämlich für mich, ich kriege alles, was die anderen kriegen auf dieser Welt auch. Ja, und zwar zur gleichen Zeit. Boom. Und die kriegen auch alles, was wir in dieser Region kriegen. Auch alles zur gleichen Zeit. Boom. So, ich bin so naiv, ich weiß, genau, ich bin so naiv. Aber was anderes kommt jetzt vielleicht endlich mal in die Gänge, nachdem jetzt diese Masse der Assistant-Benutzer zu erwarten ist, ja, dass jetzt endlich mal konkret was von diesem Lernvorgang, ja, passiert. Ich hoffe, dass nun der richtige Lernprozess beginnt, nachdem dieses Google Pixel Feed exklusives Feature übrigens jetzt eben für alle verfügbar ist. Ja. Offenbar hat auch da Google sich gedacht, okay, wir kommen sowieso nicht mehr nach mit der Auslieferung vom Google Pixel Phone. Ja. Was soll man das jetzt noch als exklusives Feature dort halten? Wir müssen das Zeug raushauen. Ja. Wir müssen das jetzt unter die Leute kriegen. Und dann können sie das machen jetzt, ne? Dann tun sie das auch. Aber was ist mit dem Lernprozess? Das ist ein Kritikpunkt meiner Meinung nach, das wurde bisher noch nicht aufgefasst von den Medien. Google hat versprochen, das ist eine KI, eine lernfähige KI. Wo ist denn der Nutzen jetzt momentan davon? Ja. Möglicherweise merkt man nur deswegen nichts davon, weil eben zu wenige Menschen den Assistant nutzen, nämlich nur die Google Assistant Nutzer, ja, und eventuell noch die Leute, die Allo benutzen, ja, aber ob die jetzt, also die Lernbasis, die gleich ist, das mag ich auch noch zu bezweifeln, ja, weil es eben da ja durchaus Unterschiede gibt zwischen diesen beiden Assistenten. So, jetzt haben wir hier eigentlich ein Assistent, bei dem KI versprochen wird, aber nichts anderes ist wie das Google Now beziehungsweise das Amazon Echo beziehungsweise Alexa. Ja, es gibt so viele verschiedene Bezeichnungen für den gleichen Assistant, das ist unfassbar. Ja, also jetzt will ich was sehen. ich will jetzt auch tatsächlich, dass da auch was passiert, ja. Und zwar richtige Lernfähigkeiten, ja. Nicht nur das, was Google vielleicht dann an Funktionen weiter implementiert. Das hat nicht, das ging auch bei Google Now, das kann auch Alexa. Das hat nichts mit der KI zu tun, ja. Sondern die KI muss selbstständig eben lernen, was ich will, ja. Muss ich auch meiner Sprache übrigens anpassen, auch das ist wichtig, ja. Und muss auch möglicherweise auch das machen an Funktionen, das ich fordere, ja. Und nicht irgendwie die Bemerkung kriegen, dass das zurzeit nicht geht oder dass das noch nicht geht. Das interessiert mich nicht, dann lern's. Ja, klar. Ich meine, die Funktionen selbst müssen natürlich von Google freigeschaltet werden. Ja, da ist es schon wichtiger, dass man wenigstens so Umgangston hier verstanden wird, ja, und dass eben auch klar ist, was man jetzt zum Beispiel wann möchte. Ja. Also bei Play Music ist es so, dass dem er grundsätzlich zum Beispiel immer noch sonntags vorschlägt, Entspannungsmusik, wenn ich gerade am Recherchieren bin für die Netcasts, dass mir der Kopf raucht, da brauche ich dann eher Work Music, also das zum Fokussieren, ja, das bringt er mal unter der Woche, wenn ich spiele oder so, ja, oder andere Sachen mache. Es ist schon Blödsinn, ja, also das hat nichts mit Lernen zu tun, er müsste mittlerweile wissen, dass ich sonntags und montags die Hauptarbeitstage habe, ja. Und so weiter. Also das ist etwas, wo ich dann sage, Moment mal, also KI, bisher hat der Google Assistant noch nicht ein einziges Mal gezeigt, dass er auch eine KI ist. Und das, wie gesagt, das Verstehen von Sprache, also das heißt Sätze, das ist, ja, mag sein, dass da im Hintergrund eine KI arbeitet, aber das ist nicht das, was man von der KI versprochen hat. Das setze ich einfach als gegeben voraus. Ja, wie gesagt, Google Now hat ja da auch schon etliches vorgelegt. Und auch Alexa kann einiges Verschiedenes in Anführungszeichen verstehen. Ob jetzt der Assistant im Hintergrund etwas versteht oder eben nur auf Triggerwords Befehle ausführt, interessiert mich überhaupt nicht. Ja. Da muss ich sagen, da muss Google jetzt auch sein Versprechen einlösen und dieses Lernen freigeben. Dass es funktioniert, ist bekannt. Ich habe ja schon erzählt von diesem, von dem Assistant, der bei Google freien Lauf gelassen bekommen hat in einer Testumgebung und dann hat dieser Assistant selbstständig ein Kryptographieverfahren entwickelt, um Informationen von Assistant zu Assistant zu überschicken, ja, und das wurde mit der Zeit immer besser. Am Schluss war es so kompliziert, dass es auch die besten Leute bei Google nicht mehr knacken konnten, ja, und da haben sie das Experiment abgeschaltet. Interessant, ne? Ja, also lasst mal dem Assistant freien Lauf der KI und mal gucken, was dann passiert. Vielleicht möchte man auch nicht das Debakel erleben, was Microsoft schon mal gemacht hat. Die hatten nämlich mal auf Twitter eine KI eingestellt und die war dann innerhalb von ein paar Tagen zu einem rassistischen Miststück verkommen, ja, weil eben die Leute so eben, ja, so eben sind, wollte ich gerade sagen, ja, aber ich weiß nicht, ich möchte mir das nicht anmaßen, das zu beurteilen, aber offenbar war es wohl das, was im normalen Umgang eben so ja, ist. Ne? Man verschließt sich ja gern so vor den Realitäten die Augen, ja, und manchmal braucht es dann so eine unbedarfte Intelligenz, wie zum Beispiel beim Kind oder bei so einer KI, die einem dann mal vor Augen führt, was für ein Haufen Scheiße die Menschheit wirklich ist. Entschuldigung! Also wollte ich das nicht sagen. Ja. Okay, aber wie auch immer, da muss was passieren. Ich will die Macht der KI sehen und nicht ein besseres Google Now haben. Und auch kein Alexa und auch kein Siri. Ja, ich will die von Google versprochene KI. Und ich hoffe, dass es jetzt losgeht mit dem Lernprozess, wenn genug Menschen haben. Vielleicht war das ja auch diese Hemmschwelle für den Assistant, dass er einfach nicht genug Informationen bekommen hat. Denn da braucht man auf jeden Fall viel Information dazu. Ja. Nun gut, mal gucken, wie das aussieht, wie das abgeht. Ich bin gespannt und vor allem bin ich gespannt, wann denn jetzt tatsächlich in Deutschland die Assistenten an die Smartphones ausgeliefert werden, so dass wir die auch dann bei den anderen Smartphones nutzen können. Kommen wir jetzt mal zu den News. Da gab es diesmal eine Vorregistrierung bei einem Spiel, das mich sehr interessiert hat. Das Spiel nennt sich Battle Breakers. Ja, das könnt ihr ja da im Hintergrund jetzt sehen. Battle Breakers ist, wenn man so will, wieder ein Anime-Game. Ja, und da gibt's eine kleine Besonderheit. Wenn ihr euch vorregistriert für dieses Spiel, dann kriegt ihr eine exklusive Kreatur zur Verfügung, den Dark Beastman. Nur wenn ihr euch vorregistriert. Ja. Nicht schlecht. Also können da offenbar Goodies rausgehauen werden, beziehungsweise für diese Vorregistrierung, was ich sehr, sehr cool finde. Das Spiel kommt von Epic Games und sieht grafisch wirklich sehr, sehr gut aus. So soll es auch sein. Das ist nämlich unter der Kategorie Grafik-Highlights veröffentlicht worden. Ja. Battle Breakers, und es hört sich wirklich gut an. Allerdings kann man bisher noch nicht viel sehen, außer dem Video. Was auch hier teilweise läuft im Hintergrund. Und ja, das ist eigentlich alles. Dennoch sieht es sehr vielversprechend aus. Vor allem das Charakterdesign gefällt mir natürlich besonders gut. Hoffen wir, dass das von der Qualität her in diesem Stil bleibt. Und dann wird alles wunderbar. Samsung S3 Tablet macht's mal den Anfang jetzt von ganzer Kaskade von Meldungen vom Mobile World Congress 2017. Ja. Das Samsung S3 Tablet wurde vorgestellt und das zeigt, dass der S Pen noch nicht ganz obsolet geworden ist. Ja. Das ist ein 9,7 Zoll Tablet, also groß genug, würde ich mal sagen. Und das bietet einen Snapdragon 820er Prozessor und ein natürlich mit Vulkan API, das kann man glaube ich als voraussetzen. Und 4 GB RAM, 6000 mAh Akku, 2048x1536 Super AMOLED Display. Was sich alles sehr, sehr gut anhört. Ja, der S Pen ist mit dabei und das Ganze ist mit diesen Teilen gemacht übrigens, zum Teil jedenfalls, das aus den Rückläufern von Galaxy Note 7 angefallen ist. Ja, das ist sozusagen das Recycling Tablet. Ja, aber gut, ist ja auch egal. Ich finde es sogar sehr sympathisch, dass sich Samsung jetzt offenbar entschlossen hat, nicht doch alle Teile zu vernichten, nachdem auch, glaube ich, Greenpeace und andere Umweltschutzorganisationen da drauf gedrängt haben, dass Samsung diese Teile wiederverwenden soll, nicht einfach in den Müll schmeißen soll. Also das hatten die tatsächlich vorgehabt. Aus Sicherheitsgründen, weil natürlich jetzt es bestimmt wieder Leute geben wird, die Angst haben. Oh, Moment, das sind ja Teile vom Note 7 drin. Oh, nicht, dass das Ding noch explodiert. Ja, das ist vollkommener Quatsch. Man hat ja die tatsächlichen Ursachen jetzt mittlerweile auch herausgefunden. Ja, ein dummes Zusammenspiel zwischen zu viel Akkuleistung, zu dünnem Akku für diese Leistung und einem zu dünnen Gehäuse, in dem der Akku eingezwängt war. Ja. Und das wurde ja dann quasi klar. Der Akku, den Akku gibt's nicht, der ist hier gar nicht drin verbaut. Das ist ein ganz, ganz anderer Akku. Ja. Und auch das, die ganze Form, alles ist komplett anders natürlich. Und es hat mit dem Note 7 nichts zu tun. Und ob da jetzt Prozessoren, Transistoren oder sonstige einzelne Bauteile von dem Note 7 darin sind, das spielt für die Sicherheit sicher gar keine Rolle. Ja. Da kann man definitiv sich drauf verlassen. Ja. Ob natürlich da andere Sicherheitsprobleme existieren bei dem 6000 mAh Akku, das weiß man natürlich jetzt nicht, aber an den Note 7 Teilen wird sowas garantiert nicht liegen. Ja. So, nicht so gut gefallen hat mir die Ausstattung vom Arbeitsspeicher. 32 GB für so ein Tablet finde ich einfach eine Frechheit. Ganz klar, absolute Frechheit. Aber zum Glück kann man das für Daten noch erweitern, ja, mit Micro-SD-Karten, mit den bekannten Einschränkungen. Ja, also viel kann man nicht machen damit, aber wenigstens etwas noch. Und ja, somit denke ich, wird das S3 eine interessante Alternative sein. Preise habe ich jetzt noch nicht gefunden. Also verbindliche Preise. Anders beim... Ach Moment, doch, hier ist es. Das S3 wird zwischen 400 und 500 Dollar kosten. Das ist natürlich schon jede Menge, aber okay, gut. Ja, dann hat Samsung noch weiteres gezeigt, und zwar die sogenannten Galaxy Books. Ja, zwei Stück, zwei verschiedene, und auch die finde ich äußerst interessant. Das Galaxy Book, warum das Galaxy Book heißt, ich weiß es nicht, ja. Also, es ist bei mir ein ganz normales Tablet, fertig, ja, mit 10 Zoll beziehungsweise 12 Zoll. Ja. Das hat ebenfalls einen S Pen, genau, hat ein HDR, das größere Modell, das 12 Zoll Modell hat also ein HDR Display mit entsprechenden Auflösungen. Das 10 Zoll die 10 Zoll Version hat nur einen 1080p LCD Screen, sehr komisch. Und das andere eben diesen HDR S-AMOLED 12 Zoll Screen. Sehr, sehr ungewöhnlich, dass da noch ein LCD-Screen verbaut wird bei Samsung. Unglaublich, aber man lässt sich da wohl alle Optionen offen. Ja. Das kleinere Galaxy Book hat einen M3 Intel Dual-Core-Prozessor mit 4 GB RAM und entweder 64 oder 128 GB interner Speicher. Na, das ist ja schon mal besser. Ja. Erstmal, weil man da wählen kann und weil es eine vernünftige Größe gibt mit 128 GB. Ja. 5 Megapixel Front-Facing-Kamera, das sieht man natürlich, klar, das ist ja ein Tablet. Ja. Das größere davon, das 12 Zoll Galaxy Book, hat einen Intel Core i5, also i5 Prozessor. Unglaublich. Ja. Und den gibt's mit 4 GB, 128 GB Storage oder mit 8 GB RAM und 256 GB Storage. Ja, da kommen wir schon in sehr, sehr interessante Gefilde. Ja. Außerdem benutzt das größere Modell statt einem eMMC Storage einen echten SSD-Speicher. Auch das ist eine faszinierende Geschichte. Ja. Und eine 13-Megapixel-Kamera hinten, zusätzlich zum 5-Megapixel-Front-Facing-Kamera. Also da muss ich sagen, das ist von den technischen Daten her sehr, sehr interessant. Ja, ja, die Preise variieren zwischen $900 für das kleinste Modell bis wohl zu, haltet euch fest, $2000 für das größtmögliche Modell. Das hat auch damit zu tun, dass das sogenannte Two-in-One Geräte sind, ja, mit Windows auch, ja, drauf. Und das heißt, da hat man dann, geht man dann halt schon in den, in Richtung normalen Computer, wobei, ehrlich gesagt, für die Hälfte, also für $1,000 kriegt man schon ein richtiger Gamer-Laptop heutzutage. Ja. Weiß nicht, ob das vom Preis her so okay ist. Ja, naja. Aber ist ja momentan in. Ja, teuer. Teuer ist in. Ja. Huawei P10 und P10 Plus, auch die wurden vorgestellt auf dem Mobile World Congress. Und auch die sind sehr, sehr interessant. Das Huawei P10 geht so ein bisschen an mir natürlich vorbei, weil es ein zu kleines Display hat, meiner Meinung nach. Aber okay. 5,1 Zoll Display mit 1920x1080 Bildpunkten, IPS LCD Display, Gorilla Glass und eine Huawei Kirin 960, 4 GB RAM, 64 GB Storage, hört sich ja schon mal nicht schlecht an. Also bis auf das kleine Display ist das alles wunderbar. Ja. Auch die Kameras, eine Leica 20 Megapixel Kamera hinten, 12 Megapixel Kamera vorne, ist nicht schlecht, ja, ist genial. Ich komme mit diesen Dualkameras immer durcheinander, also eine 20 Megapixel Monochrom plus 12 Megapixel RGB Kamera, ja, das ist so eine Dualkamera wieder, und die Front-Facing Kamera ist 8 Megapixel, so, 3200 mAh Akku, USB-C kann man, glaube ich, jetzt mittlerweile voraussetzen. Ich glaube, alle neuen Smartphones kommen jetzt mit USB-C raus, nicht schlecht, schlecht, je nachdem, wie man es will. Android 7.0 Nougat ist mit drauf, ja, und die ganzen anderen zu erwartenden Sachen, was an Sensoren und so weiter. Dann gibt es das Huawei P10 Plus. Das ist etwas, was mich schon eher begeistert, mit einem 5,5 Zoll Display. Ja, das ist ebenfalls mit einer Huawei Kirin 960 CPU ausgestattet, gibt es in einer Version mit 4 GB, aber auch mit 6 GB und mit einem Storage von 64 GB oder 128 GB. Da kommen wir in interessante Gefilde. Ja. Die Kameras sind die gleichen. Der Akku ist natürlich etwas größer, auch weil das Display größer ist, 3750 mAh da. Ansonsten auch eben Nougat drauf und nur 20 Gramm schwerer übrigens als das kleinere Modell. Und damit hat das Huawei P10 auf jeden Fall schon mal wieder interessante Geräte, oder Huawei damit wieder interessante Geräte auf den Markt gebracht, die durchaus mit den momentanen Flaggschiffen mithalten können, ja. Und sich da nicht zu verstecken brauchen. Finde ich ganz gut. Ja, Lenovo, die haben die Tablets noch nicht aufgegeben bei Android und bringen eine ganze Reihe von Android-Tablets raus. Die Serie 4 nennt sich die. Ja, Tab Series 4. Und zu bieten haben die zuerst mal ein 8 Zoll Display normal. Es gibt auch noch ein 8 Plus Display. Ja. Das ist sehr interessant. Also im Prinzip sind das einfach verschiedene Geräte mit höherer Leistung. Die Bezeichnung, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich immer furchtbar. Also Tab 4 8 Plus und Tab 4 8. Wer kommt auf sowas? Also, naja, egal. 8 Zoll jedenfalls, 1280 mal 800 Bildpunkte IPS LCD Display. Das größere Modell, das 8 Plus, hat ein 8 Zoll Full HD Display mit 1920 mal 1200, ebenfalls IPS LCD. Qualcomm Snapdragon 425 im kleinen, 625 im größeren. Da merkt ihr, super High-End ist es nicht, aber immerhin. Die kleinere Version 2 GB RAM, das Plus 3 GB oder 4 GB, dann 16 GB bzw. 32 GB fürs Kleine, 16 GB oder 64 GB für das Große. Die Logik erschließt sich mir nicht, aber okay. 5 Megapixel bzw. 8 Megapixel Kamera, und 2 Megapixel bzw. 5 Megapixel Front-Facing-Kamera. Bei beiden sind 4850 mAh Akku verbaut. Und der Preis wird gar nicht so schlecht sein. Im Gegensatz zu den Samsung-Modellen fängt das hier bei, haltet euch fest, $109 an, ja, und das Tab 4 8 Plus liegt bei 199. Ist aber nicht klar, ob das dann eben die 64 GB oder die 4 GB Version, die 16 GB Version ist, beziehungsweise 3 GB und 4 GB RAM. Aber ich schätze mal, das ist die Einsteigerversion und die höhere Version wird dann eben noch mal ein paar Cent teurer. Dann gibt's auch noch das Tab 4 10 und Tab 4 10 Plus. Oh Gott. Das ist eben ein 10 Zoll Display, ja, um es mal abzukürzen. Ansonsten gleicher Prozessor jeweils beim kleinen und beim Plus, genau wie der Speicher. Auch der Storage ist gleich, auch die Kamera ist gleich. 7000 mAh Akku bei beiden. Ja. Und hier beginnt der Preis bei $149 und das Tab 410 Plus liegt bei $249. Damit ist Lenovo absolut top im Preis vertreten bei diesen Geräten und zumindest für Midrange-Tablet kann sich das absolut sehen lassen. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt anhand von dem Prozessor als High-End bezeichnen, aber ich denke, das ist schnell genug, das Snapdragon 625, um aktuell die Apps ohne Probleme nutzen zu können. Und also ich muss sagen, der Preis ist es ein richtiger Kampfpreis. Also Lenovo-Tabs im Auge behalten, die könnten wirklich eine Alternative sein. Wartet natürlich erst noch auf einen entsprechenden ausführlichen Test. Sony gibt auch nicht auf im Android-Bereich. Die haben ein XZS, ja, mit 5,2 Zoll Bildschirm, 1080p. Und ein Snapdragon 820, 64-Bit CPU mit einer Adreno 510 GPU, 32 GB Storage, MicroSD-Karte ist möglich, 4 GB RAM, 19 Megapixel Exmoor RS, übrigens bis 960 Frames pro Sekunde Zeitlupenfunktion, Wahnsinn, zum Vergleich dazu, das Pixel hat 240 Frames pro Sekunde. Ja, und das macht schon beeindruckende Aufnahmen. Und Front-Facing-Kameras sind 13 Megapixel, auch sehr gut, also perfekt für die Selfie-Makers. Ja. 2900 mAh Akku, USB-C-Anschluss und IP68 wasserfest. So sieht's aus. Und dann haben wir noch das XZ Premium, wo ich dann natürlich wieder gleich hellhörig geworden bin. Am Moment haben wir einen Preis vom XZS, weil Preise sind ja bei Sony immer die, ist ja immer der Knackpunkt bei den letzteren Modellen gewesen. Preise ist hier leider nicht zu finden. Ja gut, ich meine, da wird natürlich alles damit stehen und fallen, ist ganz klar. Genau wie beim XZ Premium, und das hat natürlich, bietet natürlich sehr gute technische Daten, ganz klar. Ja. Ob man sich die auch leisten kann, das ist natürlich wieder da dann auf dem anderen Blatt. Ja. Ich gucke jetzt gerade mal, ob ich hier eine schöne Übersicht finde. Okay, muss ich das aus dem Text rausnehmen. Also 5,5 Zoll 4K-Panel, ja genau, 4K-Auflösung, HDR-Support, was auch immer das heißt bei einem 5,5 Zoll-Display, ist absolut lächerlich, aber naja, okay, das hatten wir schon mal, ne? 4K auf dem 5,5 Zoll Display, wie geil ist das denn, ja? Snapdragon 835 CPU ist drin und das ist natürlich ein super aktueller Prozessor, ja, Wahnsinn, damit hat das Xperia Z5 Premium da schon fast, muss man sagen, die Nase vorn, ja. Also das ist sehr, sehr interessant. Zumal da auch der Akku nicht so stark belastet werden soll bei dem Teil. 23 Megapixel Kamera, dürfte auch sehr interessant sein. Auch dieses Gerät hat natürlich dann 960 Frames pro Sekunde Zeitlupenmodus. Ja. Huiuiui. Ja, wasserfest ebenfalls nach IP68 und kommt mit Nougat 7.1.1. Immerhin, ich glaube, mehr kann man momentan nicht verlangen von von Sony. Hoffen wir, dass es auch die Updates dann schnell geben wird. Und ja, es sieht mehr so aus wie als ob sich Sony hier hauptsächlich an die Guidelines von Google hält, denn auch der neue Launcher wird Google Now von links nach rechts ziehen können, so wie man es beim Pixel gewohnt ist, ja. Und das ist gar nicht mal so verkehrt, lässt also hoffen. Hier ist übrigens auch ein Preis vorhanden, ja genau, da steht auch der Preis vom XZS. Ich bleibe jetzt aber erstmal beim XZ Premium, damit man durcheinander kommt. $900. $900. Gut. Jo. Alles schlecht. Gut, ich meine, bei dem Prozessor, ja, jetzt müsste man immer gucken, wenn das auch 4 GB, 128 GB Storage hat, dann gibt's nichts zu meckern. Aber ich bezweifle das noch. Ich finde leider hier nichts. Ja. Die Informationen sind halt noch sehr, sehr neu. Das ist noch nicht alles raus bei diesen Teilen. Ich bleibe natürlich am Ball, klar. Und werde euch das dann auch sagen, ja, wenn es soweit ist. Gut. Also $900 für das Premium-Gerät und das XZS startet bei $699. Also ich muss sagen, für das Kleine ist es zu teuer, viel zu teuer. Für das Größere geht eigentlich der Punkt $900 soweit in Ordnung, ja, wenn, wie gesagt, hier die Speicherdaten auch stimmen, dann wäre das durchaus okay. Google bricht sein Versprechen. Und da bin ich wirklich böse. Böse, böse auf Google. Google hat bei der Google I.O. letztes Jahr versprochen, dass Google Home im ersten Quartal 2017 in Deutschland bzw. in Europa erscheinen wird. Google bricht sein Versprechen und kündigt jetzt Google Home im zweiten Quartal in Großbritannien an. Ich muss schon sagen, also ich finde, das ist wirklich eine Frechheit und das schlägt dem Fass zum Boden aus. Ehrlich gesagt, auch wenn es oben schön geheißen hat hier, ja, Google Assistant jetzt für alle, interessiert mich überhaupt nicht. Ich will das Google Home Teil haben bei mir. Ja. Und ich weiß nicht, ob Google den Hintern offen hat oder was mit denen los ist, ja, dass die das nicht kapieren, dass die das Teil unter die Leute bringen müssen in Europa. Amazon kauft hier alles weg und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so dicht dran, mir ein Amazon Echo zu kaufen, ja, und auf Google Home zu pfeifen, ja. Weil die bieten mir jetzt die Sachen, die ich machen kann. Ja? Was soll denn das? Ich bin richtig sauer deswegen. Ja? Weil der Google Home ist auch ein Hub für die Ausstattung, die ich mir dann zusätzlich holen möchte. Die Smart Home Ausstattung. Ja, das geht von der Lampe bis zur Waschmaschine. Ja. Sogar die Kaffeemaschine wird dann vernetzt sein, aber ich muss da gucken, was passt dann, was arbeitet zusammen mit diesem System. Und momentan sieht es eigentlich bei Amazon Echo ganz gut aus, ja. Ja, muss ganz klar sagen. Und bevor das Google Home nicht erhältlich ist, ja, dann kann ich auch keine weiteren Planungen machen dafür. Ja? Also ich bin richtig frustriert, richtig sauer, ja. Und übrigens, das mit der Kaffeemaschine war kein Scherz. Ja. Nespresso hat Smart-Kaffeemaschinen, ja, und das will ich wirklich einbinden ins Netz. Ja. Also ist kein Witz. Und was die jetzt hier, also wisst ihr, erstes Quartal Europa heißt bei mir so Kerneuropa, ne? Deutschland und Frankreich und ja, weiß nicht, ob England zu Kerneuropa dazugehören, so egal. Auf jeden Fall, jetzt zu sagen, im zweiten Quartal in Großbritannien und Resteuropa noch nicht mal zu erwähnen, das schlägt fast einen Boden aus, finde ich. Wirklich. Ich bin so sauer. Nein. Ah gut, ich könnte jetzt noch eine Stunde mich darüber auslassen, ja, und Drohungen loslassen, alles Mögliche, das interessiert Google keinen Millimeter. Aber ehrlich, wer dort im Marketing sitzt, das soll endlich einen neuen Job annehmen, der ist nämlich dafür nicht geeignet. Und wer das nicht kapiert, der hat bei so einer Firma wie Google eigentlich nichts verloren. Was soll denn das? Das sind doch keine Amateure, die verhalten sich wie Idioten. Jeder Student könnte in Sachen PR, in Sachen Werbung, in Sachen Marktanalyse hier Google noch ein bisschen was beibringen. Das kann doch nicht wahr sein, sowas. Da drängt sich immer wieder die Frage auf, ob die einfach nur keinen Bock haben. Das könnte ich ja verstehen bei der Haltung. Da komme ich auch nochmal in der Community dazu, bei der Haltung von verschiedenen europäischen Regierungen zu dem Thema Google, ja. Aber dann sollen sie es bitte auch sagen. Dann sollen sie bitte sagen, ja, Leute, also es gibt zu viele Probleme in Europa, deswegen müssen wir europäische Projekte einfach zurückstecken und erst um den Rest der Welt kümmern, die sich vernünftig mit Technik auseinandersetzen und die auch bereit sind, neue Technologien zu akzeptieren. Boom. Dann sollen sie es sagen. Ja, aber nicht so und schon gar nicht lügen, gar nicht Versprechen brechen. Ja, sowas geht nicht. Ja. Und wenn das klipp und klar gesagt wurde auf der Google I.O., erstes Quartal Europa, dann heißt es nicht zweites Quartal Großbritannien. Ja. Mist. Ja, Pixel bleibt Premium. Das Pixel 2 wird Ende des Jahres irgendwann erwartet. Ja. Spät im Jahr und wird in der Premium-Schiene bleiben. Ich weiß gar nicht, warum es da überhaupt Diskussionen gab darüber. Das war eigentlich immer klar, weil Google hat bereits zumindest seine Marke, die für günstige Telefone stehen, das ist Android One. Ja, die gibt's halt ja nicht bei uns, klar. Warum? Ist vielleicht auch gut so, denn die Leistungsdaten sind halt nicht gerade besonders gut und da ist man dann halt in unseren Quellen doch schon anderes gewohnt. Und das Pixel 2, wird dann natürlich auch ein Premium-Produkt bleiben. Das hat Rick Osterloh auch jetzt offiziell gesagt auf dem Mobile World Congress, hat es also klipp und klar gemacht, ja, es gibt ein neues Pixel Ende des Jahres und ja, es bleibt im Premium-Bereich und fertig. Ja, also wer da jetzt gedacht hat, dass das nächste Pixel, was es ist, 400 Euro kostet oder so, da hat sich geschnitten, das geht nicht. Ja. Das wäre auch ein herber Schlag ins Gesicht für die Leute, die sich bereits, auch für mich, ja, sage ich ganz klar, die sich schon Pixel jetzt geleistet haben. Und außerdem wäre dann der Pixel-Brand wäre zerstört. Ja, also Pixel-Brand ist ein High-End Premium-Smartphone. Ja, und so ist es positioniert worden. Stellt euch mal vor, jetzt bringt Google da einen Billigheimer unter dem Pixel-Label raus. Ja, das wäre äußerst übel. Ja, das ist auch etwas, was ich ja auch Apple sehr lange überlegt hat, können wir überhaupt ein billiges Telefon rausbringen unter dem Namen iPhone, ja, ohne unsere restliche Marke kaputt zu machen, ja, weil es zum furchtbar leid, so funktioniert die Welt, wenn sich ein Geschäftsmann für, was weiß ich, Tisch 1000 oder 1000 Euro sich einen Teil geholt hat hier, ja, und nimmt es irgendwo mit und will was darstellen und dann ja, sagt er, ja, ich habe das Google Pixel und es ist das 200 Euro Telefon da, ne, kann man gleich vergessen, ne. Das hat man mir ja, ein Geschäftsmann hat mir mal gesagt, der Grund, warum er so fette Autos fährt im Betrieb, er hat gesagt, er findet es furchtbar. Er findet schlechten Parkplatz. Er kann in manche Tiefgaragen erst gar nicht reinfahren. Ja? War seine Firma und der Spritverbrauch ist so hoch. Ja? Hat er gesagt, das sieht er irgendwo nicht ein normalerweise, aber es geht nicht anders, weil es Leute gibt, die gucken raus und wenn da nicht ein fettes Auto steht, ist der Vertrag gelaufen. Ja, sind zwar Arschlöcher, Entschuldigung, die so agieren, aber so funktioniert das eben mal. Ne? So. Um jetzt wieder zum Thema zurückzukommen. Die Pixelgeräte müssen halt auch diesen Premium-Anschein wahren. Das spielt gar keine Rolle, was die dann an technischen Daten haben. Die müssen einfach einen hohen Preis haben. Ganz einfach. Ne? Am Anfang, und da war ich ja auch deswegen sehr sauer, am Anfang hätte man die Marke eben anders da positionieren können. Und ehrlich gesagt, mir wäre es lieber, wenn das Pixel als Gerät, das für jedermann, für jede Frau, ja, positioniert worden wäre, zu einem absolut super Kampfpreis, ja, das wäre mir 100-mal lieber gewesen. Aber jetzt, nachdem es eindeutig gewollt von Google als Premium-Smartphone positioniert ist, kann man das nicht mehr machen. Also ich wäre stinkesauer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin normalerweise nicht spießig, aber ich wäre stinkesauer, ja, wenn das so wäre. Und deswegen ist aber auch abzusehen, kann nicht so sein. Ja. Und da hat vielleicht Google auch ein bisschen was von Apple gelernt. Ja. Die haben zwar auch ihren iPhone SE, ja, aber die haben es schön abgekapselt von dieser ganzen iPhone-Reihe. Ja, also das neue iPhone ist nicht das iPhone SE, sondern das neue iPhone ist eben das neue iPhone. Und das neue iPhone kostet Geld. Ja, und ne, so ist es. Und das neue Pixel wird auch Kohle kosten. Und zwar möglicherweise genauso viel oder mehr als das iPhone. So, dafür erwarten die Leute auch was dafür. Zum Beispiel ein Support-Service, der auch angeboten wird im Gerät. Und andere Dinge. Ja, ob Google da immer alles richtig macht, ist eine andere Frage. Das steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber ja, so ist es mal eben positioniert. Boom. Seid ihr ganz schön geschockt, ne? Ich habe heute übrigens ziemlich Kraft ausdrücken. Mir platzt der Kragen heute, ja. Ich bin immer noch beim anderen Thema, ne, mit diesem Google Home. Also, wirklich, das ist unfassbar. Ja. Also, nein. Sony Xperia Touch ist noch etwas, was mich interessiert hat. Im Prinzip ist Sony Xperia Touch ein Projektor mit Android Nougat eingebaut, ja, der nicht nur als normaler Projektor agieren kann, sondern eben auch als ja, Tablet ohne Display. Ja, wie geht denn das? Und zwar der Xperia Touch wirft mit seinem Projektor ein Bild auf, zum Beispiel eine Tischplatte. Und dort kann man dann das tatsächlich normal bedienen. Und zwar bis zu 10 Finger gleichzeitig werden erkannt. Das ist echt der Hammer. Ihr habt schon richtig gehört. Also wenn ihr euch das jetzt nicht so richtig vorstellen könnt, das ist also ein Projektor, der projiziert das Bild auf die Tischplatte beispielsweise. Natürlich kann man das auch an die Wand machen, aber auf die Tischplatte. Und dort kann man dann zum Beispiel tippen. Also egal, ob eine Tastatur projiziert wird, auf die ihr schreiben könnt, oder ein Klavier, oder irgendwas, ja, Spiele, alles Mögliche, kann man auf der Tischplatte machen. Alles ist das Display. Alles. Und ich finde, das ist eine richtig schöne Sache. Ja. Auch die Standard-Projektor-Funktion ist schön, so dass man zum Beispiel Videos, Amazon Prime, ja, dass man sich auf dem Gerät gespeichert hat, dass man die, wenn man irgendwo zum Bekannten geht oder so, dass man die dann zusammen angucken kann, ja, finde ich auch ganz toll. Einfach weiße Wand, wunderbar, schön, zack. Und diese Projektion auf dem Tisch ermöglicht dann auch noch das Zusammenarbeiten von verschiedenen Leuten, ja, auf dem Display, also auf dem Tisch. Ja. Nicht schlecht. Da wird es sicherlich einige interessante Anwendungsmöglichkeiten geben. Leider ist der Preis so hoch, dass es wohl nicht in den Mainstream reinkommt. Ja. 1.500 Euro für dieses Teil ist gewagt, weil es halt eben sich erst dann der Nutzen voll entfaltet, wenn es etabliert ist. weil es dann auch spezielle Software gibt, ja, die die Fähigkeiten ausnutzt. Ja. So, klar, man hat ein vollwertiges Android-Gerät, ja, und ein vollwertiger Projektor zusammen. Das ist schon mal gut. Aber so, naja, so als Massenprodukt für 1500 Euro kann ich mir es kaum vorstellen, bei dieser neuen Technik, die sich halt ja erstmal bewähren muss. Ja. Übrigens, wenn ich so Wut Ausbrüche krieg, wenn verspätete Google-Produkte eintreffen, ich bin nicht alleine damit, mit so Wutausbrüchen. Jetzt ist zum Beispiel sind die Benutzer von WhatsApp wutentbrannt über WhatsApp. So sieht's aus. Und die Rezensionen, haltet euch fest, also Google Allo ist jetzt deutlich besser bewertet als WhatsApp. Die Nutzer drehen durch, weil durch die letzten Updates WhatsApp einer der beliebtesten Funktionen beraubt wurden, nämlich der textbasierten Statusnachrichten. Ja. Nach dem Update können nämlich nur noch Fotos und Videos statt Text genutzt werden und die verschwinden auch noch nach 24 Stunden. Absolut verrückt, meinen die Benutzer, und zum Beispiel im Apple App Store, ja, wurde die App ursprünglich mit 4 von 5 Sternen bewertet. Jetzt ist es nun auf knapp 2 Sterne abgerutscht, eine Flut an 1 Sterne Bewertung und die Tendenz geht stark nach unten. Auch im Google Play Store geht's ab. Ich muss mal gucken, wo das momentan liegt. Das geht also recht schnell. Die Leute, wie gesagt, sind extrem sauer deswegen. Also bei Google hat sich im Play Store hat sich noch gehalten. Das sind die, die Nutzer offenbar ein bisschen, verzeihen offenbar ein bisschen mehr als die Apple-User. Ja. Aber man kann hier auch schon eine Tendenz sehen. Da geht's auch rund. Bin mal gespannt, wo das nächste Woche ist. Die Bewertung momentan ist eigentlich bei sehr gut bei, bei 4,4. Ja. Aber wie gesagt, die Tendenz geht stark nach unten. Alles voll 1-Sterne-Bewertungen. Sie hassen diese Version und so weiter und so weiter. Da wird es noch, glaube ich, rund gehen. Wie gesagt, bei Apple im App Store ist es richtig eskaliert und Allo hat wesentlich bessere Wertungen als, als WhatsApp. Es sind noch ein paar andere Sachen, die dazu geführt haben. Textstatusmeldung ist halt eine Basisfunktion von WhatsApp. Das ist schon ziemlich doof, dass es dann abgeschafft wird. Außerdem sind die User auch nicht begeistert über diese vergänglichen Video- bzw. Bildernachrichten. Dafür ist Snapchat da, ganz klar. Ja. Und man ist da jetzt wirklich sauer. Deswegen. Naja, gut, was soll ich sagen? Ne? Ich glaube, man soll das aber auch jetzt nicht überwerten. Also das ist jetzt nicht das Ende von WhatsApp. Die Leute werden sich auch wieder beruhigen. Aber doch interessant zu sehen, dass nicht nur Google unter Beschuss ist, wenn sie mal Änderungen an einem Produkt machen. Nein, die Menschen hassen offenbar Veränderungen. Und wenn man da nicht genau aufpasst, dann zieht man sich den Zorn der Benutzer zu. Das Interessante daran ist, dass es bei zumindest im Apple App Store nicht nur eine kleine Anzahl von Nutzern sind, die sich jetzt tierisch drüber aufregen. Das ist dieser Foreneffekt, den man zum Beispiel auch bei Google Allo hat und bei verschiedenen anderen Google-Produkten. Ja, da sind immer diejenigen, die eben da dagegen sind, besonders laut. Und deswegen scheint es auch immer so zu sein, dass die meisten Leute dagegen sind. Das stimmt aber so nicht. Überhaupt nicht. Ja, das sieht man dann als spätestens, wenn man dann in den in diesen Apps, in die App-Stores reinguckt. Ja. Aber beim Apple App Store ist das nicht mehr von der Hand zu weisen, weil eben da die komplette Bewertung so stark gefallen ist. Ja. Und das ist, also das sind keine Eintagsfliegen oder keine Minimal-User-Basis, die dafür verantwortlich ist. Warum das bei Android jetzt noch so weit oben ist, kann ich nicht sagen. Ja, ich denke einfach, dass die Nutzer hier weniger kritisch da umgehen. Vor allem, wenn einmal eine Bewertung abgegeben ist, machen sich die User keine Mühe mehr, das nochmal nachträglich die Bewertung zu verändern. Ja, denn genau das kann man tun und das ist auch empfohlen, das mache ich auch. Wenn eine App schlechter wird oder nicht mehr zeitgemäß ist, dann muss auch meine Wertung angepasst werden, das ist ganz klar. Umgekehrt genauso, wenn neue gute Funktionen hinzugefügt werden, dann bin ich auch gern immer bereit, meine Wertung entsprechend dann zu verändern. Ja, aber ich kann natürlich auch nachvollziehen, dass die Leute keine Lust haben, hier Zeit mit Reviews zu vergeuden. Ne? Aber trotzdem bin ich mal gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen dann entwickelt. Mage Gauntlet, das ihr jetzt auch im Hintergrund wieder laufen seht, ja, das sollte eigentlich App der Woche werden. Ja, eigentlich. es ist auch ganz schön gemacht, aber es ist wirklich ein Hardcore-Hack-and-Slay-Game. Ja, nur für absolute Fans des Genres. Und das auch noch in Verbindung mit RPG-Elementen, ja, klassischen RPG-Elementen. Ja. Und deswegen wegen der Standard der Grafik beispielsweise, ja, gut, Retro-Grafik kennen wir, Pixel wunderbar, schön, ist ja momentan total in, aber das hier ist ein bisschen zu arg, meiner Meinung nach. Ja. Deswegen muss man da schon Hardcore-Fan sein. Und ich hatte einfach das Gefühl, das kann man nicht machen für eine App der Woche. Aber nichtsdestotrotz für die Fans dürfte das interessant sein. Das sind alles echtzeitbasierende Kämpfe, also nichts mit Rundenkampf wie beim herkömmlichen Rollenspiel. Das macht ja einen Hack'n'Slay aus. Da laufen wir also rum und zack, zack, zack, prügelt sich durch die Gegend, hat aber trotzdem noch Aufwertungselemente, ja, und so weiter und so weiter, wie bei einem Roleplay-Game. Und so hat man dann eben dieses besondere Gefühl beim Spielen eben. Wie gesagt, die Grafik ist abschreckend, der Sound ist auch nicht unbedingt ein Highlight, aber das alles sind für Hardcore-Zocker dieses Genres eigentlich kein Grund, ja, von dem abzusehen. Ansonsten bietet eben Mage Gauntlet so das Klassische, ja, was man eben erwarten kann. Es wird auch im Verlauf des weiteren Spiels noch Gefährten geben, in Form auch von Tieren zum Beispiel, ja, die einem da mithelfen. Man bekommt bessere Angriffe, auch je nachdem Zauber beispielsweise, die man einsetzen kann und. Das Hauptspiel ist dann natürlich in Dungeons, klar. Die typischen Hack-and-Slay-Orgien, ja, also Pixel belastbar muss man da schon sein. Jo, dann komme ich jetzt mal zu den Community-Geschichten, und zwar hat sich da etwas ergeben wegen dem RCS. Ich hatte in der letzten Ausgabe, war es glaube ich, gesagt, dass RCS, also dieser verbesserte SMS-Service, in Deutschland noch gar nicht vorhanden ist. Das ist allerdings falsch. Ja, der Markus hat sich zu Wort gemeldet. Danke nochmal, Markus. Und hat klargestellt, ja, dass dies eben nicht so ist, sondern dass alle Netzbetreiber außer E-Plus in Deutschland bereits RCS haben. Aber, ja, und das ist jetzt wieder was von mir, offenbar gibt es da Kompatibilitätsprobleme. Jeder Netzbetreiber hat da seine eigene App, ja, Vodafone, T-Mobile, O2 und so weiter, ja. Und mit der Kompatibilität hakt es etwas, ja. Also, ich rufe mal die Mail auf, und dann kann ich das nochmal genau durchlesen. Ja, das ist so. die App von Google, also Android Messages oder früher Messenger, ja, die kann RCS. Offenbar aber eben nicht in Deutschland. Und das hat eben mit so kleinen, aber feinen Änderungen oder Abstufungen zu tun, die eben da hervortreten und die verhindern, dass zum Beispiel die eine App kompatibel ist. Ja. Ich lese es einfach mal vor. Moment mal. Ja, genau. Also noch mal im Nachfragen ein bisschen hinher. Schreibt der Markus dann, bei mir taucht RCS im Menü nicht auf. Google scheint das für die deutschen Netze noch nicht freigeschaltet zu haben. Ich frage mal ganz offiziell bei der Pressestelle an, denn komisch ist das schon. Ja, das würde mich auch mal interessieren, aber es ist definitiv wohl so, dass man da natürlich wieder Probleme zu bekämpfen hat. Und das ist genau das Thema. Ja, was nützt mir RCS, wenn ich es nicht nutzen kann? Ja, dann ist es ja einfacher, wenn ich gerade irgendeinen Messenger installiere, der gerade top-in ist, ja, oder auch den ich einfach nur benutzen will, ja, und fertig. Was soll ich dann mit RCS? Ja, und das ist eben wieder so ein Problem, ja. Also ich sag's ganz ehrlich, wenn mit Android Messages RCS nicht bei E-Plus funktioniert, interessiert mich das keinen Millimeter. Dann werde ich keine solche Nachrichten verschicken können und da habe ich auch kein Interesse dran. Und wie das dann ist mit der Zustellung, habe ich auch keine Ahnung, was dann mit diesen Nachrichten passiert. Keine Ahnung. Ja? Und das sind eben so Probleme. Allo oder andere Messenger, WhatsApp oder irgendwas, ja, die kann ich mal installieren, unabhängig vom Netzbetreiber, interessiert keine, ja, ne? Und und dann funktioniert das Ganze. Ja. Ich weiß nicht, ob das den Firmen gerade bewusst ist, die wollen ein verbesserter SMS-Standard und machen gerade den Standard kaputt. Die machen gerade alles kaputt, was aufgebaut wurde. Und deswegen ist noch ein riesiges Fragezeichen, ob RCS in Deutschland, in Europa überhaupt eine Rolle spielen wird in absehbarer Zeit. In den USA spielt Google da so ein bisschen mit seiner Marktmacht und kriegt zumindest ein paar Netzbetreiber auf seine Seite, ja, macht auch mit denen Werbung und so. Das ist in Deutschland ja gar nicht abzusehen. Aber auch in den USA ist es so, dass mit Verizon der wichtigste Partner fehlt, denn der hat zwar auch RCS, aber absolut inkompatibel zu den anderen Netzwerken, damit absolut uninteressant. Und ja, so sieht es mal wieder aus. Ja. Firmen machen die Sachen kaputt. Ja, ich hoffe, da kommt noch ein bisschen Licht ins Dunkel. Ja, vielleicht bringt ja auch diese Anfrage dort was und wäre schon nicht schlecht. Ja, die Google-Bildersuche, die gibt's jetzt auch in Deutschland in modern. Genau, wenn ihr es noch nicht wisst. Google hat eine richtig gute Bildersuche im Rest der Welt. Und in Deutschland ist die uralte Bildersuche noch in Funktion gewesen. Jetzt schreibt der Alexander in der Community auf YouTube auch, endlich ist die Bildersuche bei Google.de brauchbar. Sie ist jetzt genauso wie seit Jahren in anderen Ländern. Ich habe bisher immer Google.com verwendet, genau wegen der Bildersuche. Ja. Und das wäre mir tatsächlich glatt entgangen, da ich grundsätzlich Google.com nehme für alles, für Suchen, für alles, weil da ständig neue Funktionen hinzukommen, die es bei Google.de einfach nicht gibt. Ja. Auf so ein Kram habe ich einfach keinen Bock mehr. Ja. Deswegen nutze ich grundsätzlich Google.com. Also wer mal sehen will, wie gut Google überhaupt ist, der muss google.com benutzen, nicht google.de. Also ich dachte auch, dass es damals, und da habe ich auch richtig gelegen, dass wegen dem unsicheren Copyright-Thema bei Google nicht implementiert wurde, diese moderne Bildersuche. Und ich habe da tatsächlich auch wohl recht gehabt, denn die Reaktionen kamen jetzt postwendend, sowohl die Publisher als auch verschiedene andere, ich glaube Juristen waren da, haben bereits Bedenken angemeldet und ich glaube, eine Klage wird nicht lange auf sich warten lassen. Auf der einen Seite heißt es, es ist nicht mit der deutschen Rechtsprechung übereinzubringen. Auf der anderen Seite gab es schon mal Urteile, die es auch ermöglichen würden, dass auch diese Bildersuche okay ist. Ja. Aber ihr seht schon, das ist ein Riesenproblem. Gut, dass Google jetzt durchgegangen ist, aber und das jetzt einfach gemacht hat, ja, und jetzt müssen halt dann unter Umständen die Gerichte sprechen, was sich immer diese Publisher, die aufregen, also das sind einfach so die Ewiggestrigen, die Nicht-Internet-Versteher, ja, unfassbar. Die entsperren sich hier der Realität, egal, so, und da muss ich jetzt schon sagen, jetzt bin ich mal gespannt, wie das wird. Gut, aber dass es jetzt erstmal die Bildersuche gibt. Wer sicher sein will, dass er die auch in Zukunft hat, google.com, ne, da gibt es eine vernünftige Bildersuche. Die sind da im 21. Jahrhundert angekommen, ne, und wissen, wie das Internet funktioniert. Ja, genau. Tja, so ist das. Gut, was haben wir noch? Und zwar Autoplay bei YouTube ist ein kleines Problem geworden. Oder ist ein kleines Problem. Und zwar der Volker hat geschrieben, zum Thema Umzug von Google Plus zu YouTube als zentrale Anlaufstelle gibt es einen Weg, den automatischen Start eines Videos in der YouTube-App abzuschalten. Hintergrund, da ich Netcasts über meinen Podcast-App höre, unterwegs offline, möchte ich über die YouTube-App oftmals nur in die Kommentare und gar nicht Video-Audio abspielen. Stichwort Ladezeit, Datenvolumen belastet und Geräusch. Ja klar, wenn das natürlich das Video startet, ne? Deswegen möchte ich gerne manuell starten. Und ich hab's wirklich nicht für möglich gehalten, aber es ist tatsächlich so. Die normale Standard-YouTube-App hat keine Möglichkeit, auf eine YouTube-Seite zu gehen, ohne das Video automatisch abzuspielen. Das ist zwar im ersten Moment auch logisch, aber wenn man das als Mobilnutzer sieht, wäre es doch auch so, also mal unabhängig von den Kommentaren, viel, viel besser, wenn man einfach erstmal auf die Seite geht, könnte dann zum Beispiel die Beschreibung des Videos erstmal lesen und dann, wenn man dann sagt, okay, das gucke ich mir an, dann auf Play drückt. Ja. Ansonsten läuft ja schon der Traffic und die Pufferung schon im Hintergrund los. Ja, und das ist gar nicht so toll. Ne? Und ich habe tatsächlich bisher noch keine Möglichkeit gefunden, ja, trotz Recherche im Internet, und rumprobieren ist es momentan offenbar nicht möglich. Also ich konnte jetzt nicht alles überprüfen, also alle Third-Party-Apps, ob es da vielleicht was gibt, ja. Aber es ist wohl in der Tat ein Problem, das bisher von Google nicht beachtet wurde, zumindest nicht bei uns. Soweit ich weiß, gibt es nämlich eine so eine YouTube-App Lite für diese Entwicklungsregionen, wie zum Beispiel Indien, ja, wo genau das verhindert wird. Da werden erstmal nur, vom Bild her, kleinere Auflösungen gestreamt, standardmäßig. Und da ist es auch so, dass, glaube ich, die Autoplay-Funktion generell abgeschaltet ist. Mit Autoplay meine ich übrigens nicht das, was bei YouTube allgemein als Autoplay bezeichnet wird, nämlich, dass man, wenn das Video zu Ende ist, dass dann automatisch das nächste startet. Ja, das meine ich damit nicht, sondern wenn man da auf diese Seite geht, ja, in die YouTube-App auf ein Video klickt, aufruft, dass dann das Video tatsächlich sofort startet, ja, ohne dass man nochmal auf Play drücken muss. Ja. Das ist die Schwierigkeit. Ja. Es mag wohl daran hängen, dass die Verantwortlichen da im Silicon Valley denken, dass alle Leute außer vielleicht Indien und so, ja, unbegrenzt Datenvolumen zur Verfügung hat. Ich kann mir das gut vorstellen, dass man sich im Silicon Valley da keine Gedanken machen muss, ja, über Datenvolumen, ja, dann spielt man einfach das Video im Hintergrund, obwohl man es gar nicht braucht und gar nicht sehen muss, ne, das interessiert mich nicht, ob man die Netze belastet, ja, wenn es ja eh nichts kostet, ne, aber Fakt ist, Rest von der Welt ist da wohl sehr stark davon betroffen und gerade in Deutschland mit den Traffic-Preisen, die ja lächerlich sind, muss man da eben schon mal drauf achten. Ja. Also ich bleibe mal dran, vielleicht gibt es auch noch demnächst Apps, die speziell auf die Kommentarfunktionen zielen. Ja. Das wäre auch eine wichtige Geschichte. Ich glaube, da wird auch Google noch demnächst nachbessern. Google propagiert ja momentan diese Community-Funktionen, ja, intern schon ziemlich stark. Hat auch schon für Premium-YouTuber etliches an Funktionen freigeschaltet. Und die werden nach und nach dann auch für die normalen YouTube-Channels freigeschaltet werden. Und dazu müssen dann auch die Apps angepasst werden. Gerade in diesem Bereich ist natürlich noch ein bisschen was zu machen. Ja, zum Beispiel eine eigene YouTube-Kommentar-App kann ich mir durchaus vorstellen, so dass die Videos erstmal außen vor sind. Ja. Gut, es gibt eine Möglichkeit übrigens, was ich gefunden habe, die ist aber nicht sehr vielversprechend. Ja. Also man kann Kommentare auch direkt anspringen, dann startet das Video nicht. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das dann im Hintergrund nicht doch gepuffert wird schon. Ja, also das müsste man mit dem Netzwerkmonitor mal überprüfen. Aber zumindest kann man eben diese Kommentare direkt anspringen, so wie ich das jetzt hier auch gemacht habe. Wenn man die direkt verlinkt, ja, dann startet das Video nicht automatisch. Naja. Also spielt zumindest nicht automatisch ab. Das ist leider noch zu unterscheiden. So, jetzt kommen wir mal zur App der Woche. Ja, nämlich Creator Quest. Ja, auch wieder ein Spiel. Ja, wie könnte es auch anders sein? Ja. Bietet sich halt momentan sehr stark an. Ja. Und ja, jetzt wo die Nintendo Switch raus ist, ja, werde ich in den nächsten Wochen mal gucken, wie es denn aussieht mit vollwertigen Software-Titeln. Also könnt ihr euch darauf gefasst machen, dass in den nächsten Wochen vielleicht mal ein Special innerhalb des Uncasts gibt, wo ich euch mal so Vollpreisspiele vorstelle, ja, die es gibt. Jedenfalls ist Creator Quest jetzt nicht unbedingt dafür da, mit Super Mario Land zu konkurrieren oder anderen RPGs wie Final Fantasy oder sonst irgendwas. Aber es hat ein für Smartphones eben ganz praktische Bedienung. Man läuft nicht unendlichen Welten rum, aber die Party sozusagen kann dann immer wieder in Gefechte kommen und kann dort dann natürlich Gold, Erfahrungspunkte und so weiter sammeln. Das eigentliche Ziel dieses Spieles ist, so viel wie möglich von den über 500 Fantasy-Kreaturen zu finden und zu sammeln. Ja. Dies kann man eben tun während den Kämpfen mit Sachen, zum Beispiel Tickets oder sogenannte Idols, die man findet, ja, während man spielt. Also so, wie nennt man das in Deutsch? Solche Figuren, Skulpturen und so weiter, so kleine. Ja. Und mit denen kann man dann auch wiederum solche Kreaturen beschwören. Ja, und die zu der eigenen Party hinzufügen. Man kann mehrere Partys machen, ja, und dann entsprechend da je nach Lust und Laune die ein oder andere einsetzen. Die Fähigkeiten von der jeweiligen Kreatur können umfangreich ausgebaut werden, auch über verschiedene Wege, über Steine, über die Fähigkeiten, die erlernt werden können, ja, und. Natürlich braucht man dazu auch wiederum Gold, das man kriegt in Kämpfen. Es gibt auch übrigens sehr viele Geschenke im Moment, ja, also an Diamanten, die man normalerweise kaufen sollte. Ja, also kann man sich nicht beklagen. Also es gibt keinen Mangel an Diamanten momentan. Ich krieg mehr, als ich ausgeben kann. Ja, oder also vernünftig ausgehen kann. Ich denke, das wird sich im weiteren Verlauf des Spiels noch ändern, aber ich bin relativ weit schon. Von daher muss ich sagen, es hat schon einen großen Reiz, ja. Die Langzeitmotivation wird sich dann eben zeigen, wie schnell man an weitere Kreaturen kommt. Ja, also die Kreaturen, die so zu finden sind, sind wirklich sehr, sehr schön. Die sind auch schön designt. Die haben jeder auch einzelne Fähigkeiten, ja, und Angriffe. Man kann sie gut in diesen Kämpfen dann einsetzen. Ja, es gibt so ein Element Reel, also das heißt, da sieht man genau, welches Element gegen welches effektiv ist. Ja, also das heißt, da kann man dann seine Party entsprechend auch dann wählen, wenn man sieht, okay, dieser Gegner ist eher hat eher das Feuerelement, ja, und dann kämpft man halt mit Wasserelementen an, ja. Und dann kann man zum Beispiel seine Party ausrüsten mit Charakteren, mit Kreaturen, die eben aus die eben aus Wasserelementen bestehen und so weiter und so weiter. Das ist, wie ihr schon merkt, umfangreicher, als man am Anfang das meint. Das ist auch schön gemacht. Die Einführung geht ganz einfach. Man kann einfach loslegen, spielen. Da muss man nicht viel machen. Ab einem gewissen Level werden dann immer weitere Funktionen freigeschaltet. Es gibt sogar PvP-Funktionen, also Kämpfe gegen andere Spieler. Ja. Was dann natürlich auch nochmal einen besonderen Reiz hat und auch unter Umständen eben für die Langzeitmotivation sorgt. Die PvE-Battles finde ich auch ganz gut gelungen, machen Spaß, ist zwar oftmals das Gleiche, also viel Abwechslung gibt's da eigentlich nicht, aber immerhin die Gegner, die erscheinen, da erscheinen wirklich skurrile Gestalten und natürlich auch Hauptaugenmerk, klar, das Sammeln und Entdecken von neuen Kreaturen, das ist eben dann diese Motivation. Übrigens ist dieses sogenannte Collectible RPG Strategy Game, ja, von den Machern von Might and Magic. Ja, und jetzt werden bestimmt einige hellhörig. Ja, genau, das Might and Magic. Unfassbar, oder? Und damit hat es natürlich auch einen hohen Anspruch, den es zu erfüllen hat. Grafisch muss ich sagen, könnte es durchaus noch einen Tacken besser sein. Der Sound geht in Ordnung, ja. Und naja, gut, wie gesagt, wer Sammeln liebt, der wird auch hier eine ausreichende Langzeitmotivation finden. Also Creator Quest von Weezy Mobile Entertainment, ja, findet ihr im Play Store natürlich und dort geht es rund. Ja. In-App, natürlich In-App Käufe sind da möglich. Die App ist entsprechend kostenlos. Angst und Bange wird es einem, wenn man sieht, In-App Products, also bis zu 109,99 € pro Item. Also ja, passt auf, ne, wo ihr also hinklickt. Ne? Nicht wild klicken. Nicht, dass eure Katze auf einmal noch so 109-Euro-Paket bestellt. Ja. Jo, damit sind wir auch am Ende angekommen vom Uncast für diese Woche. Wenn ihr mir bei einer Frage, Anregung oder Infos habt, nur damit, die Community auf YouTube ist die Anlaufstelle. Einfach oben bei YouTube The Netcast eingeben. Da findet ihr den Channel darauf. Ja, oder ihr klickt auf den Link, den ihr findet auf uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Und ja, dort habe ich schon gesagt, ne, dort findet ihr auch die Links und weitere Informationen. Ja, genau. Und ja, dann bleibt nur zu sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bleibt gesund, halt die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Und natürlich auch die kleinen grünen Antennen, ne, die dürfen wir nicht vergessen. Tschüss. that world.